Könnte aber jemand, der sich ohne seine Schuld außerhalb der Kirche befindet, gerettet werden? Stein des Anstoßes für die Phineisten. Heresie im 20. Jahrhundert, eine rigoristische Auslegung des Dogmas, von der Frage 169, dass sich außerhalb der katholischen Kirche niemand retten kann. Wer sich ohne seine Schuld, das heißt im guten Glauben, außerhalb der Kirche befindet und die Taufe empfangen oder unausgesprochen wenigstens das Verlangen danach hat, wer außerdem aufrichtig die Wahrheit sucht und den Willen Gottes erfüllt, so gut er kann, der ist, wenn auch getrennt vom Leib der Kirche, dennoch mit ihrer Seele vereinigt und daher auf dem Wege des Heiles. Kann man natürlich hier diskutieren, was heißt im guten Glauben sein, jemand, der halt vom Evangelium nichts gehört hat, von der Kirche nichts gehört hat, aber Gott wird ihm trotzdem die genügende Gnade geben, wenigstens einmal im Leben, dass er sich retten kann, wenn er diese Gnade annimmt. Ja. Wer sich ohne seine Schuld, also im guten Glauben, außerhalb der Kirche befindet und die Taufe empfangen oder unausgesprochen wenigstens das Verlangen danach hat, kann jetzt die Taufe verlangen, wenn er nichts davon weiß, aber wenn er aufrichtig die Wahrheit sucht und den Willen Gottes erfüllt, so gut er kann, dann gehört er zum Leib der Kirche, zur Seele der Kirche, weil er ja Gott nach besten Kräften, seinem ganzen Herzen dient, so gut er halt kann. Ist auf dem Wege des Heiles. Ja. Da spricht man dann von der Begierdetaufe. Die Begierde nach der Taufe wird der liebe Gott dann seine Weise in eine Art Taufe umwandeln, die Kirche immer anerkannt hat, genauso wie die Bluttaufe, die eben Christus gedient haben als Katechumenen, als Taufanwärter, ja, oder sonst, die sich vom Strahl der Gnade erleuchtet, bekehrt haben, oft im Zusammenhang mit dem Martyrium von Christen, und ihr Leben hingegeben haben, sich spontan als Christen bekannt haben, die sind natürlich auch, obwohl sie nie durch die Taufe in die Kirche eingetreten sind, dann doch Glieder der Kirche,